Walter Zimmermann reserviert sind, und zwar für seine Topografien für Orchester mit dem Titel Ländler. Christoffel Halfter am Pult des Radiosinfonieorchesters Frankfurt. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ländler, Topografien für Orchester von Walter Zimmermann, im März 1981, gespielt vom Radiosinfonieorchester Frankfurt, dirigiert von Cristóbal Halffter. In der kommenden guten halben Stunde heißt es Bach, B-A-C-H, eine Komposition für Perkussionsquartett von und mit Roland Schmidt als Mitglied des Cabasa Percussion Quartets. Thank you. Thank you. Thank you. B.A.C.H. Bach für Perkussionsquartett, eine Komposition von Roland Schmidt, der hier auch Mitglied des Kabasser Percussion Quartetts war. Gerald Eckerts Absence, Trace Éloignée für vier Piccolos und zwei Perkussionisten steht jetzt auf dem Programm. Alle Details hat das Ensemble Reflexion K. Absence, Trace Éloignée für 4 Piccolos und 2 Perkussionisten. Gerald Eckert leitete das Ensemble Reflexion K bei seiner eigenen Komposition. Das Duo für Harfe und Schlagzeug in 4 Sätzen von Meinrad Schmidt steht jetzt auf dem Programm, gespielt von Roswitha Lederer und Klaus Mozet. Thank you. Roswitha Lederer Harfe und Klaus Morzett Schlagzeug mit diesem Duo in vier Sätzen von Meinrad Schmidt. Helmut Bieler spielt seine eigenen drei Klavierstücke, die er drei Frauen gewidmet hat, für Brigitte, für Schauro und für Helga. Thank you. Drei Klavierstücke für drei Frauen von und mit Helmut Bühler.